Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Mein Name ist Sebastian Zietmeier. Ich werde die Moderation dieser Veranstaltung in den nächsten anderthalb Stunden übernehmen. Das Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen wollen, ist Hamas und PLO, palästinensischer Widerstand in der Sackgasse, Fragezeichen. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei Referenten heute hier haben, die beide aus erster Hand aus der ganzen Diskussion innerhalb des palästinensischen Widerstands berichten können. Wir haben heute Abend hier Sameh Kamele. Kaile. Okay, mein Arabisch ist nicht so gut. Sameh Kaile. Buchautor, palästinensischer Aktivist, der uns zu diesem Thema etwas erzählen wird zunächst. Und dann haben wir noch hier zu meiner Rechten Said Amirin. Er ist ein Aktivist, auch palästinensischer politischer Aktivist in der Kampagne, die sich beschäftigt mit der Mauer um die Westbank. Ich möchte vorab sagen, bevor die beiden Referenten uns hier etwas erzählen werden, wir haben ein bisschen eine komplizierte Situation mit der Übersetzung hier. Weil unsere beiden Referenten in unterschiedlichen Sprachen sprechen werden, in Arabisch und auf Englisch. Und wir leider das nicht bewerkstelligen konnten, eine direkte Arabisch-Deutsch-Übersetzung zu haben. Deswegen wird der erste Beitrag vom Arabisch aufs Englische übersetzt werden. Wir können das leider nicht gewährleisten, dass der dann nochmal vom Englisch ins Deutsche übersetzt wird. Das würde unseren Zeitraum auch weit sprengen, wenn wir zwei Übersetzungen haben. Dafür möchte ich mich vorab entschuldigen für alle diejenigen von euch, die des Englischen nicht mächtig sind. Wir werden den zweiten Beitrag vom Englischen direkt ins Deutsche übersetzen können. Das ist ein bisschen unglücklich, das ist uns bewusst, aber uns ist es trotzdem wichtig, dass wir hier die Beiträge von den Aktivisten aus Palästina selbst bekommen können. Genau, die beiden werden einleiten, jeweils mit den Übersetzungen, und dann werden wir im Anschluss zur Diskussion kommen. Und ansonsten, ohne weitere große Vorrede, würde ich... Ach ja, noch. Oh mein Gott, das Wichtigste. Naja, das Wichtigste würde ich nicht sagen. Ich bedanke mich sehr, dass vor allem bei Said, der kurzfristig eingesprungen ist, war der Referent, den wir eigentlich hier heute sprechen hören wollten, Haider Aid, ein revolutionärer Marxist aus dem Gazastreifen, nicht hier sein kann aufgrund der immer noch anhaltenden Blockade des Gazastreifens und es einfach nicht geschafft hat, rauszukommen, schlicht und einfach. Und deswegen, ich wollte das nur einfach nochmal betonen, damit das klarstellt, weil der Haider eben auch im Programm drin steht. Und genau, ich glaube, es macht Sinn, das nochmal den Finger darauf zu weisen, dass diese Blockade des Gazastreifens immer noch anhält. Vielen Dank. So, okay.